Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Ich habe nicht ganz verstanden, woran man laut der Erklärung der Teilnehmerin eine gute Geschäftsidee erkennt. Könnten Sie mir das bitte kurz erläutern? Ich habe noch eine Frage. Welche Empfehlung hat die Teilnehmerin für Personen, die sich gern selbstständig machen würden, aber ein bisschen Angst vor diesem Schritt haben?